Damit war zunächst die Unterhaltung beendet. Der Alte machte sich wieder an seine Arbeit und schien meine Anwesenheit ganz vergessen zu haben. Schließlich fragte ich ihn: Soll das auch ein Gewehrteil werden, Mr. Henry? Ja. Eine neue Erfindung? Ja. Es ist noch ein Geheimnis. Oh, Verzeihung. Ich wollte nicht neugierig sein. Nonsens, vertraue euch. Es wird ein Stutzen. Ein Mehrlader. Mit 25 Schüssen. 25? Arbeite schon viele Jahre daran. Wollte nicht gelingen. Aber jetzt klappt es. Mein Henry-Stutzen wird einmal berühmt werden. Wetten? Noch ahnte ich nicht, wie wichtig diese Unterhaltung, der schwere Bärentöter und der noch unfertige Henry-Stutzen für mein späteres Leben werden sollten. Aber auf den nächsten Morgen freute ich mich, denn ich hatte wirklich nicht aufgeschnitten. Ich hatte schon viel und gut geschossen, konnte auch ganz gut reiten. Ich hatte also keine Angst vor dem nächsten Tag. Der alte Henry führte mich zum Schießstand, wo er gewöhnlich seine Gewehre einschoss. Dort lud er den schweren Bärentöter. So, mein junger Freund, nun schießt. Wenn es euch möglich ist, nicht an der Scheibe vorbei. Tja, Mr. Henry, ob ich das versprechen kann. Nicht schlecht für den Anfang. Immerhin den Rand des Schwarzen in der Scheibe getroffen. Weiter. Unglaublich. Das Greenhorn schießt mit dem schweren Gewehr, als ob... Na, das war wohl nur ein Zufall. Wieder ins Schwarze. Na ja, das ist ja... Weiter. Oh. So hab ich noch kein Greenhorn schießen sehen. Es ist eine Sünde und Schande, dass sowas hinter den Büchern sitzt. Das muss anders werden. Ihr seid zum Westmann geboren. So war ich Henry heiße. Aber, Sir... Ach, was? Habt ihr etwa keine Lust dazu, ein richtiger Westmann zu werden? Das schon, aber... Na, kein Aber. Werde sehen, was sich aus so einem Greenhorn machen lässt. Los, jetzt gehen wir zu Jim Corner, dem Pferdehändler. Der hat einen Rotschimmel, der es euch schon besorgen wird. Ich freue mich schon drauf, zu sehen, wie schnell ihr unten liegt. Nun, der Rotschimmel war wirklich nicht von schlechten Eltern, das kann ich euch versichern. Er tat sein Bestes, mich schnell wieder loszuwerden. Aber ich durfte mich doch auf keinen Fall vor dem guten alten Mr. Henry blamieren, so gab ich auch mein Bestes und blieb Sieger. Allerdings, als ich abstieg, zitterten mir die Beine vor Anstrengung. Aber das Pferd gehorchte nun jedem Schenkeldruck. Ich ritt es in den nächsten Tagen noch oft, und es gewöhnte sich so an mich, dass es keinen anderen mehr in seine Nähe ließ. Mr. Henry schien darüber sehr befriedigt zu sein. Eines Tages lud er mich ein, einige alte Freunde von ihm zu besuchen, die zufällig in der Stadt seien. Die beiden Gentlemen verwickelten mich bald in ein Gespräch über Feldmesserei, und ich merkte gar nicht, wie sie mir die Würmer aus der Nase zogen. Treu und brav beantwortete ich alle Fragen, packte meine Kenntnisse vor ihnen aus. Mr. Henry nickte ihnen vergnügt zu. Dann gingen wir wieder. Sir, Mann, Mensch, Jüngling, Greenhorn, habt ihr mir eine Freude gemacht? Ich bin direkt stolz auf euch. Stolz? Weshalb? Nun, ihr habt kürzlich behauptet, etwas von der Feldmesserei zu verstehen. Die beiden Gentlemen waren Landmesser, mein Junge. So, gut. Sie haben euch schön auf den Zahn gefühlt. Aber... Es ist ein sehr gesunder Zahn, denn ihr habt euch recht ehrenvoll herausgebissen. Das ist gut, sehr gut. Wird schon werden, wird schon werden.